ARD. Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Folge sind an zwei Stellen Originalvideos mit Schüssen zu hören und es geht um explizite Gewaltbeschreibungen. Jan? Ja, hi, ich bin da. Hallo. Bist du an Bord? Wie geht's dir? Wie ist die Lage bei dir? Ganz gut. Also, wir wollen ja nie über das Wetter reden. Es wird besser. Aber ansonsten wird es nicht besser, leider. Also in Gaza ist es krass. Da ist die Situation total hart. Der Krieg ist wieder hochgefahren. Und mich haben in den letzten Tagen auch so ein paar Sachen beschäftigt, die ich von da gesehen habe, ehrlich gesagt. Du hast mir von diesen Videos erzählt, die du gesehen hast. Und hast, glaube ich, eins gerade vor dir. Ja, ich gucke mir das nochmal an gerade. Ich habe es auf dem Handy, ich habe es bekommen. Es ist echt furchtbar. Was da passiert ist, da wird ein Mann abgeführt von Leuten, die Waffen dabei haben. Die rufen, du bist von der Hamas. Die schlagen ihn. Die sagen, jetzt soll die Hamas dir helfen. Er versucht zu sagen, verschont mich. Bitte, ich gehöre nicht zur Hamas. Ich habe damit nichts zu tun. Das war offenbar ein Polizeibeamter, der versucht hat, sozusagen eine Massenzusammenballung da irgendwie aufzulösen. Der hat geschossen und dabei ist einer gestorben und von seinen Familienangehörigen, und das kann man in diesem Video sehen, das ist echt hart, wird er am Ende tatsächlich exekutiert. Und diese Videos, die aus Gaza zu sehen, das ist wirklich total grausam, und das zeigt aber auch wirklich, wie krass die Situation ist. Das ist wirklich furchtbar, wirklich. Und das ist ein Hamas-Mann gewesen, der da exekutiert. Ist gerade das der Moment gewesen? Ja, also er wird erschossen auf offener Straße. Das ist ein Mann, der gehört zu Hamas, offensichtlich. Das sagen zumindest die, die da ihn hinrichten auf offener Straße. Das war ein Polizist, jemand, der für Sicherheit sorgen sollte oder wollte. Es gab eine Massenpanik vor einem Laden, der Mehl hatte in Gaza. Und das hat Menschen zusammengebracht, die total verzweifelt waren, weil es in Gaza einfach nichts mehr zu essen gibt. Und der hat versucht, diese Menge irgendwie auseinanderzubringen. Dabei hat er wohl offenbar auch geschossen. Dabei wurde einer verletzt erst und dann ist er gestorben an seinen Verletzungen. Und dann hat die Familie von ihm sozusagen das Recht in die eigene Hand genommen. Und das zeigt wirklich, wie krass die Lage in Gaza zurzeit ist. Und es hört sich jetzt auch so ein bisschen so an, als hätte es damit zusammengehangen, dass dieser Mann, der da auf offener Straße jetzt erschossen wurde, dieser Polizist, dass der von der Hamas gewesen sein soll. Ist es so, dass gerade das ein Thema ist, dass die Menschen anfangen, sich gegen die Hamas zur Wehr zu setzen? Da waren ja auch die Proteste, können wir nachher vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Hat es damit zu tun? Ja, also man hat das in den letzten Tagen, Wochen immer wieder gesehen. Also Leute, die offen sich gegen die Hamas äußern. Auch in diesem Video sieht man das ja. Jetzt soll die Hamas dir helfen. Das hast du davon sozusagen, dass du zu denen gehörst. Das ist die Botschaft. Und das zeigt halt, weil das eben total gefährlich ist, im Gazastreifen gegen die Hamas sich zu äußern, wie verzweifelt die Menschen sind. Die Hamas, das darf man nicht vergessen, ist nicht nur eine Terrororganisation nach außen, die Israel überfallen hat am 7. Oktober, sondern die terrorisiert auch die eigene Bevölkerung. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, ist über 2 Monate her tatsächlich. Da haben wir noch über die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gesprochen. Und inzwischen hat Israel den Krieg im Gazastreifen, kann man sagen, wieder hochgefahren. Mir kommt es jetzt tatsächlich so vor, als wäre alles so ein bisschen wie vor der Waffenruhe. Jan, stimmt das? Ja, also das kann man sagen. Ich finde es sogar fast noch ein bisschen krasser, weil wir hatten noch nie eine Zeit, wo so lange keine Hilfsgüter in den Gazastreifen gekommen sind. Das ist auch wieder eingestellt. Das ist eingestellt, das ist schon seit Anfang März so. Also echt eine lange Zeit, also weit über einen Monat inzwischen kommen keine Hilfsgüter rein. Es gab schwere Luftangriffe, die waren heftig, das hatten wir auch früher, aber jetzt rücken die Bodentruppen vor. Man sagt jetzt, dass die israelische Armee vielleicht die Hälfte des Gazastreifens kontrolliert. Leute werden wieder zusammengefercht in Gebieten, müssen wieder fliehen, und man merkt eben auch, dass die Menschen das nicht mehr aushalten. Und so ist vielleicht auch dieser Protest der Hamas zu erklären. Die Leute halten den Krieg nicht mehr aus und die sind so verzweifelt, dass sie selbst gegen die Hamas, die den Gazastreifen echt mit harter Hand regiert hat immer früher, dass sie selbst bereit sind, gegen die Hamas aufzustehen, zumindest einige, obwohl das lebensgefährlich ist. Also dafür werden Menschen in Gaza auch getötet. Und diese Proteste, die wurden gewaltsam aufgelöst. Also das ist nicht ungefährlich. Aber die Menschen halten den Krieg nicht mehr aus. Ich will das mit dir anschauen jetzt in der Folge. Es geht heute darum, wie der Krieg tatsächlich so schnell wieder eskalieren konnte Und du hast jetzt gerade schon ein Video mitgebracht, das hast du dir gerade nochmal angeschaut für uns, das dich beschäftigt hat in den letzten Tagen. Aber es gab noch ein anderes Video, das um die Welt ging, das viele gesehen haben, das vermutlich dich, Jan, auch beschäftigt hat. Und ich würde jetzt einfach loslegen für den Moment. Starten wir, klar. Hallo, ihr hört Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und spreche hier in diesem Podcast mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD in Tel Aviv über die Lage in Nahost, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist der 9. April, 10.52 Uhr deutscher Zeit, und ich spreche heute mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Jan, für alle, die die Nachrichten jetzt nicht so eng verfolgt haben und sich gerade denken, was um alles in der Welt, wie ist das jetzt gerade so schnell wieder so eskaliert im Gazastreifen? Ich würde mich da selber auch gar nicht ausschließen. Kannst du uns bitte nochmal abholen? Was war denn der Wendepunkt, dass es jetzt so weit gekommen ist? Zunächst mal, 1,5 Jahre ist jetzt Krieg in Gaza. Das haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen, sozusagen diesen Tag. 18 Monate und mehr. Und wir hatten im Januar, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Sprung machen darf, einen guten Moment. Am 19. Januar ist eine Waffenruhe in Kraft getreten. Da sind Geiseln freigekommen, 38 insgesamt. Da sind etwa 1600 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen und Lagern freigekommen. Es kamen richtig viele Hilfslieferungen nach Gaza. Da wird eine Rechnung aufgemacht, so um die 600 Lkw am Tag. Also richtig eine Menge. Die Menschen im Gaza haben aufgeatmet, und auch viele Menschen in Israel haben aufgeatmet, weil eben Geiseln wieder rauskamen, weil diese total lähmende Stimmung, die sind da immer noch und sie kommen nicht raus und man weiß nichts, weil das mal kurz unterbrochen wurde. Das Ganze hat 6 Wochen gedauert und dann war es zu Ende, dann ging es irgendwie so ein bisschen weiter. Es war nicht klar, wird das jetzt was Dauerhaftes oder nicht. Und das dann mit der Waffenruhe? Mit der Waffenruhe, ja. Es war ja eigentlich geplant, dass man nach 16 Tagen, also relativ schnell, dann auch beginnt, über einen dauerhaften Waffenstillstand zu reden. Also darüber dann am Ende auch, kommen alle Geiseln frei, hört dieser Krieg dauerhaft auf, ziehen sich Israels Truppen zurück, wer regiert eigentlich den Gazastreifen in Zukunft und wie wird das Ganze wieder aufgebaut irgendwann? Das waren die Fragen, die man dann eigentlich besprechen wollte, und diese Gespräche sind nicht vorangekommen. Die Hamas hat keine weiteren Geiseln freigelassen, Israel hat sich nicht zurückgezogen, im Gegenteil, ist da drin geblieben im Gazastreifen in einigen Gebieten und besteht darauf, dass es weiterhin militärische Kontrolle haben muss. Und dann Anfang März, da war irgendwie klar, jetzt wird's wieder härter, weil da kam die Blockade des Gazastreifens. Da hat Israel gesagt, wir lassen ab jetzt keine Hilfsgüter mehr rein. Und das dauert bis heute. Es kommt nichts rein. Und dass die Menschen da überleben, das liegt eigentlich nur daran, dass in diesen Wochen davor halt wirklich wahnsinnig viel reingekommen ist, dass die Lager aufgefüllt werden konnten. Und jetzt gerade sind wir in einer Situation, wo sich die humanitäre Lage wieder verschärft und wo es echt furchtbar wird und wo das Essen und Wasser und medizinisches Material total knapp ist. Und dann kam der 18. März und das heißt, der Krieg geht wieder los. Da gab es erstmal heftige Luftangriffe, so stark wie lange nicht. Da sind innerhalb von kürzester Zeit über 1200 Menschen gestorben. Israel sagt, da waren Hamas-Leute drunter, aber auch viele, viele Zivilisten. Wir haben furchtbare Bilder gesehen, auch von Kindern, von Frauen. Und dann 2 Tage danach, am 20. sind Bodentruppen wieder rein und die rücken jetzt vor im Gazastreifen. Es sind ganz große Gebiete, die zur Evakuierung, so heißt das dann immer, da gibt es Evakuierungsanordnungen. Tatsächlich müssen die Menschen da fliehen. Die müssen alles zusammenpacken, was sie haben, und müssen sehen, dass sie da wegkommen. Und wohin sollen sie dann? Das ist völlig unklar, weil der Gazastreifen in Trümmern liegt. Es sind jetzt wieder Hunderttausende Menschen auf der Flucht, schon wieder. Und die Lage ist furchtbar. Ich habe jetzt gerade den Mohammed aus unseren Story-Folgen im Ohr, die können wir euch auch gerne nochmal unten in die Shownotes packen, der in den Folgen immer gesagt hat, there is no safe place in Gaza. Also es gibt keinen sicheren Ort. Das ist jetzt immer noch so oder vielleicht noch verstärkt so? Das ist auf jeden Fall so. Israels Armee, die gibt immer so Evakuierungsanordnungen und da heißt es dann, wo die Leute hin sollen. Es gibt aber auch Angriffe auf diese Gebiete. Es gibt Berichte darüber, dass Leute auf der Flucht beschossen werden. Und tatsächlich ist das Gefühl von den Menschen in Gaza. Es gibt keine sicheren Orte, weil viele von denen sind schon 5, 10 Mal, was weiß ich wie oft, geflohen, haben den Ort gewechselt. Ich habe auch an Mohammed neulich gedacht, das war ein anderes furchtbares Video. Das war ein Angriff auf ein Zelt eines Krankenhauses in Khan Yunis, das ist im südlichen Gazastreifen. Und da sieht man furchtbar, wie wieder ein Körper brennt. Und das war ein Zelt, in dem Journalisten gearbeitet haben, auf einem Krankenhausgelände. Und da hat Mohammed auch für uns lange gearbeitet. Und ich habe mit ihm darüber geredet, das ist natürlich was ihn auch total fertig macht, sowas zu sehen und zu sehen, wie da auch Kollegen verbrennen. Und wie ist jetzt die Lage in Gaza? Was bekommst du da mit? Also es fehlt an Nahrung, an Wasser, an Treibstoff, um Pumpen zu betreiben. Es funktionieren wenige Krankenhäuser, es gibt kein medizinisches Material mehr. Menschen, die uns von da berichten, wir sprechen mit denen, die sagen, es ist katastrophal. Also es gibt noch Dinge auf dem Markt, was man kaufen kann, aber quasi nichts Frisches mehr. Die Leute essen irgendwie, was es noch gibt, aus Dosen. Es gab 25 Bäckereien im Gazastreifen, die zuletzt gearbeitet haben. Die haben ihre Arbeit eingestellt, weil es kein Mehl mehr gibt. Und die Menschen sind auf der Flucht. Die haben wieder alles zusammengerafft. Und es gibt ja diesen Plan, Menschen aus Gaza zu vertreiben. Israel sagt, freiwillige Ausreise. Der Druck auf die Menschen ist so groß, dass es immer mehr Stimmen gibt von Leuten aus Gaza, die sich das vorstellen können. Die sagen können, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich hier weggehe, weil ich einfach keine Zukunft mehr habe, weil ich es nicht mehr aushalte, weil ich möchte, dass es meiner Familie besser geht. Und wo sollen die dann hin? Das ist die große Frage. Es gibt ein Büro, was Israels Regierung aufgemacht hat. Man ist da total begeistert von dem Plan, den Donald Trump vorgelegt hat. Der hat ja gesagt, es soll da so eine Riviera des Nahen Ostens entstehen. Wiederaufbau, blühende Landschaften. Aber die Palästinenser kommen da halt nicht vor. Der hat gesagt, naja, die müssen dann halt eben raus. Und er war auch relativ klar zunächst, das hat er hinterher so ein bisschen eingeschränkt, man weiß aber eben nie, dass die auch dann dauerhaft rausgehen. Israel hat so ein Büro aufgemacht, was sich mit der freiwilligen, in Anführungsstrichen, Ausreise beschäftigt. Es gibt jetzt ein Land, Indonesien, was wohl gesagt haben soll, wir wären bereit, ein paar Leute aus Gaza aufzunehmen, die können bei uns arbeiten. Aber viele Länder, auch gerade arabische Länder hier in der Nachbarschaft, die lehnen das total ab, weil die genau wissen, das ist ethnische Säuberung, das ist Vertreibung im großen Stil. Und auch wenn Israel das sozusagen versucht zu framen als freiwillige Ausreise, dann kann man sich ja vorstellen, wie freiwillig die ist, wenn so großer Druck auf den Menschen herrscht, wenn die so um ihre Existenz fürchten müssen, um ihr Leben fürchten müssen, so wie der Krieg in Gaza gerade geführt wird. Und in der Gemengelage ist da jetzt was passiert. Du hast es auch gerade schon angesprochen, dass Menschen sich auf einmal gegen die Hamas wenden, so dass es sichtbar ist, indem es diese Exekutionen gab. Ich weiß nicht, ob man die jetzt da in dem Zusammenhang auch nennen kann, aber ich hab dich gerade so verstanden. Und es gibt ja sogar Proteste, also Menschen, die gegen die Hamas auf die Straße gehen. Und da hat uns Jana eine E-Mail geschrieben und hat gefragt, wie sind die Proteste gegen die Hamas im Gazastreifen zu deuten? Das sind nicht viele Leute gewesen, also ein paar Tausend, würde ich sagen, bei einer Bevölkerung von etwa 2 Millionen im Gazastreifen noch. Das sind Leute, die ihr Leben riskiert haben, weil das wirklich gefährlich ist. Die Hamas geht rabiat gegen alle vor, die gegen sie die Stimme erheben, auch schon vor dem 7. Oktober. Da wurden Menschen hingerichtet, da gab es Inhaftierungen, Folter, alles Mögliche, das ganze Programm. Die Hamas ist eben auch eine Terrororganisation gegen die eigene Bevölkerung. Aber das war schon was Neues, dass da Leute tatsächlich so verzweifelt waren, dass sie eben auch dann gegen die Hamas rufen. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, wie groß das wird. Also hier war schon dann die Rede vom Gaza-Frühling, so analog zum arabischen Frühling, dass da jetzt so eine Bewegung entsteht, die ein neues Regime in Gaza will. Das weiß ich noch nicht, ob das so ist. Ich glaube, das ist vor allem Ausdruck davon, dass die Leute den Krieg nicht mehr aushalten. Und dass sie inzwischen auch der Hamas die Verantwortung geben dafür, dass es keine Waffenruhe gibt, dass die Hamas die Geiseln nicht freilässt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so zu verstehen ist, dass das jetzt alles auf einmal Leute sind, die die Demokratie wollen oder die Israel ganz gut finden. Das sind Leute, die ertragen den Krieg nicht mehr und die sind so fertig, dass sie selbst die Stimme gegen die total gefährliche Hamas erheben. Es gab zusätzlich zu dem Video, das du uns gerade gezeigt hast, noch ein anderes Video, das dich und viele andere in den letzten Tagen beschäftigt hat, nämlich das Video zu den Rettungssanitätern. Für alle, die es nicht gesehen haben oder vielleicht nur in Ausschnitten, erzähl bitte nochmal, worum es da ging bei diesem Vorfall und was da passiert ist. Also ich habe mir das gerade nochmal aufgerufen, ich gucke mir das gerade an. Also man sieht da, wie Einsatzfahrzeuge durch den Gazastreifen fahren. Da ist ein Auto, das ist offenbar eine Feuerwehr. Ein anderes ist eindeutig zu sehen als ein Rettungsfahrzeug. Dann steigen Leute aus. Da sind Leute zu sehen, die haben ganz klar eine Uniform von einem Sanitäter an, eindeutig zu sehen. Und dann auf einmal gehen schwere Schüsse los. Das hört man auf dem Video. Ganz heftiger Beschuss von israelischer Seite. Man hört dieses Video, man hört den Beschuss. Das Video wird dunkel. Man hört noch 5 Minuten weiter diesen Beschuss. Und man hört die Stimme eines Mannes, das soll auch ein Sanitäter gewesen sein, der das islamische Glaubensbekenntnis spricht und sich auf seinen Tod vorbereitet. Und dann irgendwann ist das Video zu Ende im Dunkeln. Es war klar, dass es einen Vorfall gab im südlichen Gazastreifen. Das war in der Nähe von Rafah, ganz im Süden. Erst eine Woche später haben die israelischen Truppen dann tatsächlich Helfer an diese Stelle gelassen. Und was die da gefunden haben, war ein Massengrab. Da wurden 15 Leute verscharrt. Da wurden auch diese Fahrzeuge, die da im Einsatz waren, also etwa 4 Fahrzeuge sollen das gewesen sein, die waren völlig zerstört und waren auch vergraben. Offenbar, das ist der Eindruck von vielen, sollte da was vertuscht werden. Nämlich ein Angriff auf Einsatzkräfte im Gazastreifen, die ganz klar als Einsatzkräfte zu erkennen waren. Und es gibt jetzt den Vorwurf, dass die israelische Armee gelogen hat. Denn ein Armeesprecher hat vorher gesagt, die hätten sich auf verdächtige Weise den israelischen Truppen genähert. Die hatten ihre Lichter aus und in diesem Video sieht man eindeutig, die haben Blaulicht an, die haben Warnblinker an. Die sind eindeutig als Einsatzfahrzeuge zu erkennen. Einige von den Leuten, die da aussteigen und helfen wollen, in einem anderen Auto an der Straße, was vorher beschossen worden war, sind eindeutig Rettungssanitäter in voller Montur. Und das heißt also, das, was Israels Armee zunächst gesagt hat, das kann nicht stimmen. Hat die New York Times da als erste drüber berichtet? Genau, die haben das veröffentlicht, die haben das Video verifiziert, die haben mit Metadaten geguckt, dass der Ort stimmt, dass die Uhrzeit stimmt. Das Ganze ist passiert schon am 23. März, aber eben erst jetzt, auch durch die Aussagen der israelischen Armee, dann tatsächlich zum Skandal geworden. Und Israels Armee hat jetzt gesagt, ja, wir nehmen das sehr ernst, wir untersuchen das. Und es gibt auch eine Untersuchung, die dann in die höchste militärische Stelle, also zum Generalstabschef, gebracht werden soll. Wir haben jetzt am letzten Wochenende tatsächlich einen ziemlich zerknirschten Sprecher der israelischen Armee gehört. Der hat gesagt, ja, es gibt bald Ergebnisse, darauf warten wir immer noch. Das ist oft so bei Vorfällen im Gazastreifen, wenn es den Verdacht gibt, dass da was schiefgelaufen ist, dass es Gewalt gab gegen Zivilisten, dass es möglicherweise auch in dem Fall, das sagen die Vereinten Nationen, ein Kriegsverbrechen gab, dass dann Israel sagt, ja, wir untersuchen das, wir nehmen das ernst, aber dass dann oft nichts danach kommt. Und wie sehen die Menschen in Israel die Lage denn so insgesamt? Was nimmst du da wahr? Also was ich ein bisschen hart finde, ich lebe ja in Tel Aviv, ist, dass viele Menschen hier keinen Blick haben für das, was in Gaza passiert. Das liegt auch daran, dass die immer noch traumatisiert sind, natürlich vom 7. Oktober, dass es immer noch die Geiseln im Gazastreifen gibt, 59 immer noch, von denen wahrscheinlich 24 noch am Leben sind, dass es hier auch ganz große innenpolitische Probleme gibt, über die hier diskutiert wird. Es sind viele Menschen auf den Straßen, aber die Lage in Gaza spielt da keine große Rolle. Das wird auch in den großen Mainstream-Medien kaum berichtet. Es geht da vor allem um die Regierung. Aber es ist schon so, dass viele Leute jetzt auch in Israel diesen Krieg immer mehr ablehnen. Nicht, weil das so hart ist für die Palästinenser, sondern weil sie das Gefühl bekommen, wir kämpfen hier gar nicht mehr gegen die Hamas. Das geht gar nicht mehr um Selbstverteidigung, sondern es geht irgendwie darum, diese Regierung am Leben zu halten. Es war so, dass an diesem 18. März, als der Krieg wieder hochgefahren wurde, Itamar Ben-Gvir, das ist ein rechtsextremer Politiker, verurteilt, weil er Terrororganisationen unterstützt hat, der war Minister für nationale Sicherheit und war, als die Waffenruhe kam im Januar, hat er gesagt, ich steige aus der Regierung, ich will keine Waffenruhe in Gaza. Am 18. März ist er wieder zurückgekommen in die Regierung und bis Ende des Monats musste diese Regierung einen Haushalt verabschieden, das ist hier wichtig, sonst ist die Regierung am Ende. Und es gibt hier den Verdacht, dass der Krieg auch deshalb wieder hochgefahren wurde, damit Benjamin Netanyahu, der Premierminister, noch eine Mehrheit hat. Und tatsächlich ist Ben-Gvir an diesem Tag zurückgekommen in die Regierung. Und was meinst du, wie geht's weiter? In den letzten Tagen hast du, glaube ich, auch viel berichtet über Netanyahus Besuch in den USA. Also der israelische Premier ist da hingeflogen. Ist er eigentlich noch da oder ist er schon wieder zurück? Ist wieder zurück. Ist wieder zurück. Und wir haben hier in dem Podcast auch immer wieder drüber gesprochen, dass die USA ein wichtiger Partner Israels sind. Und das muss man wahrscheinlich auch einbeziehen, wenn man jetzt überlegt, wie es in der ganzen Lage weitergehen könnte, oder? Ganz genau. Ohne die USA geht gar nichts. Also das liegt erstmal ganz klar zum Beispiel an der Militärhilfe. Also Israel hat schon vor dem 7. Oktober jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfen bekommen, also bekommt die Waffen. Und Israel kann diesen Krieg nur so führen, wenn die USA das unterstützen. Und da gibt es Ein Beispiel, wo man das, finde ich, mal konkret machen kann, was sich jetzt verändert hat, auch mit Donald Trump. Es gibt eine Bombe, die heißt Mark 84. Davon haben die in Gaza eine ganze Menge abgeworfen. Die richtet große Zerstörung an. Da sterben viele Menschen in einem Umfeld von hunderten Metern Umkreis. Das ist eine richtig schwere Waffe. Und Biden, der letzte US-Präsident, der hat im letzten Mai gesagt, diese Bomben dürfen da nicht mehr abgeworfen werden. Das zerstört zu viel, das tötet zu viele Zivilisten dort. Donald Trump hat gleich nach seiner Amtseinführung wieder begonnen, genau diese Bomben zu liefern, 1800 Stück. Und die können jetzt wieder in Gaza eingesetzt werden. Insofern muss die israelische Regierung das Gefühl haben, ja, wir können da so weitermachen. Und Donald Trump deckt das, was da gerade passiert. Die haben freie Hand und diese US-Regierung, die jetzt im Amt ist, die lässt Israel da jetzt erstmal machen. Und insofern läuft der Krieg so, wie er läuft. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Israel und den USA gerade? Wie würdest du das beschreiben? Naja, so ganz einfach ist es nicht. Also das sieht man zum Beispiel im Thema auch der Zölle. Das ist ja gerade was uns überall umtreibt in der ganzen Welt. Diese hohen Zölle, die Trump jetzt irgendwie über die Welt ausgießt. Und ich glaube, dass Netanyahu dachte, er kommt nach Washington und er kann mit ihm irgendwie einen Deal machen. Israel hatte irgendwie 2 Tage vorher, bevor diese Zölle verkündet wurden, schon mal die ganzen Zölle auf US-Produkte hier in vorauseilendem Gehorsam auf Null gesetzt und dachte so, okay, dann lässt er sich ein auf einen Deal. Und dann wurde Trump im Oval Office, also im Weißen Haus, dann gefragt, ja, was willst du denn, was machen sie denn mit den Zöllen, werden sie die jetzt senken? Und dann sagte Trump nur so, vielleicht auch nicht. Israel bekommt ja schon eine ganze Menge, Glückwunsch dazu. Ja, das habe ich auch gehört, dieses Glückwunsch dazu, das hat sich sehr eingebracht. Da hat man ein bisschen gesehen, wie Netanyahu die Gesichtszüge entgleist sind. Und er, glaube ich, dachte, er könnte mit Trump da irgendwie was abdealen. Aber ich glaube, das Problem ist eben, keiner kann sich zurzeit sicher sein, was als nächstes von Donald Trump kommt. Was er als nächstes entscheidet, das ist ja sehr schwer vorherzusehen und erzeugt viel Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die hat jetzt eben auch Netanyahu selber zu spüren bekommen, obwohl er, glaube ich, ziemlich selbstbewusst dahin kam und sagte, wir sind ein enger Partner und wir werden schon irgendwie einen Deal abschließen. Auch Benjamin Netanyahu kann sich nicht sicher sein, wie sich dieser US-Präsident verhält. Und dann gibt es noch die Geiseln, die da sind, die israelischen. Gibt es da gerade noch Verhandlungen oder wie ist die Lage? Genau, also die Geiseln sind noch in Gaza, 59, 24 davon wahrscheinlich noch am Leben, so nach allem, was so gesagt wird. Und die Angehörigen hier in Israel und die mit ihnen auf die Straße gehen, die finden das natürlich auch total furchtbar, dass dieser Krieg jetzt wieder hochgefahren wird, weil die ahnen, dass das Leben auch der Geiseln in totale Gefahr bringt. Die sagen, dieser Krieg ist nicht gut und die wissen natürlich auch, was in der Vergangenheit war. Also militärisch hat Israel bisher 8 Geiseln befreit. Um die 150 sind freigekommen, als die Waffen in Gaza geschwiegen haben, als es einen Deal gab, als es vorher Verhandlungen gab. Und die sagen, das muss dringend wieder passieren. Die haben sich mit Donald Trump getroffen, auch da Druck zu machen und ihn zu beeindrucken. Und es gibt dann immer wieder auch neue Vorschläge, davon hört man schon. Also Ägypten hat wieder einen Vorschlag vorgelegt, Katar ist dabei, die USA sitzen auch irgendwie am Tisch, da weiß man nicht so genau. Die müssen halt dafür sorgen, dass die Hamas und dass Israel irgendwas davon annehmen und sich darauf einlassen können, dass es besser wird. Aber gerade wenn ich auf Israel gucke, sieht es nicht danach aus. Die wollen diesen Krieg jetzt erstmal weiterführen. Die haben auch eben ihr großes Kriegsziel, die Hamas zu zerschlagen, noch nicht erreicht. Und die sehen gerade sich in der Lage, wo sie denken, sie haben freie Hand. Sie können in Gaza weiter vorrücken. Und sie können zum Beispiel auch durch das Aushungern der Bevölkerung den Druck auf die Hamas erhöhen. Und sie sagen, das würde etwas verändern. Tatsächlich glaube ich, dass das vor allem das Leiden in Gaza erhöht und dass das den Geiseln überhaupt nicht hilft. Jan, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute nach Tel Aviv. Danke euch. Tschüss. Ciao. Unser Podcast-Tipp heute ist Quarks Daily. Das ist ein Podcast, der dir hilft, dich zu orientieren und deine Fragen zu beantworten zu komplexen Themen. Da gibt's immer aktuellstes Wissen aus der Forschung und nachhaltige Lösungsvorschläge. Du lernst zum Beispiel, wie wir Demokratie besser machen können, ob sich's lohnt, auf ein E-Auto umzusteigen oder ob KI uns den Arbeitsplatz streitig macht. Also, wenn ihr Lust auf fundiertes Wissen zu alltäglichen Fragen habt, dann findet ihr das bei Quarks Daily unter anderem in der ARD Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes. Wenn ihr euch fragt, warum ist es eigentlich hier so ruhig auf dem Account, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir gerade an was Neuem arbeiten. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder auch eine Frage, die wir direkt hier in der Folge bei Lost in Nahost besprechen sollen, dann schickt uns die gerne per DM an die NewsWG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnerost@br.de. Das findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Jenny Stern, Jan-Christoph Kitzler, Clemens Fehrenkotte und ich, Ann-Kathrin Wetter.